so leicht bin ich nicht zu beeindrucken, sollte man meinen. Ich sah schon Könige sterben und Dämonen weinen. Dem blutigen Neuner folgte ich auf seinem Pfad. Und den scharlachroten König brachte ich eigenhändig ins Grab. Der letzte der alten Garde ist in meinen Namen gestorben. Vor meinen Augen wurde einst ein Engel wiedergeboren. Ich habe den Anfang und das Ende dieser Welt erlebt. Doch nichts war so hart wie die Realität. Wieder einmal gut gespielt. Den Tag gut überstanden, die alte Rolle wirkt. Ein Leben ohne Ängste, heilig der Verstand. Wir kleiden Emotionen in ein logisches Gewand. Der letzte Aufruf an den Passagier. Folgen Sie den Farben oder folgen Sie mir? Folgen Sie den Farben oder folgen Sie mir? So leicht bin ich nicht zu beeindrucken, sollte man glauben. In dieser Welt verlernt man nach und nach das Staunen. Bilder meiner Kindheit lange her. Und meine Augen, sie sehen keine Wunder mehr. Die Welt im Einklang, alles folgt dem Takt. Jeder weiß genau, was er will und was er hat. Doch jetzt bin ich verwirrt von einem alten Kindheitstraum, denn es gibt ihn wirklich, den Regenbogenbaum. Wieder einmal gut gespielt, den Tag gut überstanden, die alte Rolle wirkt. Ein Leben ohne Ängste, heilig der Verstand. Wir kleiden Emotionen in ein logisches Gewand. Der letzte Aufruf an den Passagier. Folgen Sie den Farben oder folgen Sie mir? Folgen Sie den Farben oder folgen Sie mir? Thank you.